Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Wir schauen nach morgen voraus. Welche Filme kommen nämlich morgen neu in die Kinos? Das weiß unsere Filmkritikerin Anke Lewicke. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Mikro ist jetzt auch auf. Ah, guten Abend. Zwei Filme haben Sie ausgewählt, die, wie es aussieht, irgendwie zusammenzupassen scheinen. Ein Porträt der Modedesignerin Vivienne Westwood und Schneiderin der Träume, das Regiedebüt der Inderin Rohena Jera. Dieser Film ist bereits erfolgreich auf etlichen Festivals gelaufen, ist schon ein bisschen kultverdächtig. Und der Titel legt die Frage nahe, wessen Träume werden hier geschneidert? Naja, die Heldin schneidert eigentlich ihre eigenen Träume, oder man könnte sagen, es ist eine junge Frau, eine junge Witwe aus der indischen Provinz, und sie will ihr Leben jetzt endlich selbst in die Hand nehmen. Deshalb geht sie nach Mumbai und dort wird sie eben Hausmädchen bei einem Mann aus reichem Haus. Es ist ein junger Mann und das ist einfach eine Klasse, die es einfach gewöhnt, bedient zu werden. Da hat sich überhaupt in Indien nichts verändert. Und sie macht das auch alles, aber trotzdem verliert sie ihren großen Traum nicht aus den Augen. Und sie fragt ihn eines Tages, ob sie nicht doch noch ein bisschen Schneiderunterricht nehmen könnte, weil sie möchte Modedesignerin werden. Sir, ich habe eine Frage. Es gibt hier einen Schneidermeister in der Nähe. Darf ich bei ihm aushelfen? Warum denn? Brauchst du mehr Geld? Nein, ich will dazulernen. Wann wäre das? Von 2 bis 4. Den Haushalt würde ich vorher erledigen. Na gut. Danke, Sir. Ja, und Rainer ist immer in Bewegung, weil sie eben auch was in ihrem Leben bewegen möchte. Und die Kamera kann kaum Schritt halten. Da guckt man unheimlich gerne bei zu. Sie kocht, dann sucht sie wieder Stoffe aus, dann putzt sie, dann macht sie irgendwelche interessanten Schnittmodelle, kreischende Farben zusammen. Das ist einfach unheimlich schön und ihre Energie hat so was Ansteckendes. Und es ist eben auch so, dass ihr Chef ein Melancholiker ist. Es ist ein junger Mann, der die Ehe hat platzen lassen, weil er eben doch die Frau nicht richtig geliebt hat und er möchte eigentlich Schriftsteller werden. Und die beiden entdecken immer mehr und mehr, dass sie eigentlich so eine Seelenverwandtschaft haben. Sie entdecken auch noch eine andere Nähe. Aber die große Frage ist, können sie ihre Gefühle überhaupt füreinander entwickeln, weil es gibt ja dieses rigide indische Kastensystem. Wie ist das jetzt inszeniert? Ist das eher realistisch, sozialkritisch oder doch so ein Melodram? Ja, es ist so eine Mischung aus allem und ich habe ja schon von dieser schönen Energie erzählt und es ist wirklich so, dass die auch auf den Film übergeht. Also es ist eine dynamische Kamera, ein dynamischer Schnitt und die Farben haben auch so was Knalliges, aber es ist jetzt trotzdem kein Märchen, weil der Film dann auch wieder so richtig präzise beobachtet ist und man muss sich das vielleicht so vorstellen, dass das indische Kastensystem mit in dieser Wohnung wohnt und da gibt es immer diesen vorauseilenden Gehorsam und sie sind eigentlich die Marionetten, die beiden Menschen und das sind dann auch immer nur so verstohlene Blicke, die sie sich zuwerfen, so kleine Worte. Und man bekommt eben in dieser Wohnung hoch über den Dächern von Mumbai eigentlich den Mikrokosmos der indischen Gesellschaft mit. Also dieses unbedingte, rigide, dieses Klassensystem. Und man spürt auch, dass für junge Menschen da eigentlich und für ihr Lebensgefühl gar kein Platz ist. Und man sieht aber, wie sie doch versuchen, so für ihre Gefühle sich einen ganz eigenen Platz zu erobern. Auch im zweiten Film, über den wir reden wollen, geht es um eine Schneiderin, aber nun eben ein paar Klassen höher, um die britische Modedesignerin Vivienne Westwood, inzwischen 77 Jahre alt und berühmt für ihre exzentrischen Kollektionen. Die Regisseurin Lorna Tucker hat sich in Westwoods Atelier umgeguckt und porträtiert sie unter einem interessanten Motto, nämlich Punk, Ikone, Aktivistin. Was gibt's in Westwoods Atelier dazu zu entdecken? Ja, wie es der Zufall so will, habe ich letzte mit einer Kollegin im Zug über Vivienne Westwood und den Film geredet und dann meinte der junge Mann gegenüber, ach, den gucke ich mir auch an. Und dann stellte sich heraus, dass er wirklich vor 10 Jahren bei ihr gearbeitet hat als Modedesigner. Und dann hat er so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, meinte, sie war eigentlich immer im Atelier, sie war ein Kontrollfreak, aber gleichzeitig auch ein unheimlicher Punk, eine anarchistische Persönlichkeit. Und genau so lernen wir sie auch im Film kennen. Am Anfang sieht man sie auf dem Stuhl, so ein bisschen müde und man spürt einfach, ach, sie hat eigentlich gar keine Lust, sie will sich nicht festlegen. You just let me just talk and just get it over with. I think that's it. And because if, you know, if you stop and I think, oh, I've got to think about that part of it now, why can't I just, do we have to cover every bit of it, you know? Anyway, you know, I will get into it, but it's so boring to say all this. Ja, man hört, ach, sie will eigentlich ihre Lebensgeschichte nicht mehr erzählen. Sie langweilt das alles. Aber wenn sie dann anfängt, dann macht sie das so toll, dass wieder alles gegenwärtig ist. Und dann kriegt man auch richtig nochmal ihre Zeit als Punkerin mit den Sex Pistols. Und dann sieht man dieses T-Shirt, was sie entworfen hat, mit dem Hakenkreuz und wo Destroy drüber steht, was mittlerweile im Museum ist. Und man bekommt eben mit, dass es ihr so wichtig war, dass ihre ganzen Kollektionen immer mit einer Geschichte verbunden sind. Also auch die Stoffe, die sie nimmt, dass das Stoffe sind, die man aus Jagdbildern von der englischen Landschaftsmalerei kommt. Und die will sie in einem anderen Kontext bringen, sozusagen auch dekonstruieren. Und ja, man lernt wirklich eine Modeschöpferin kennen, wo jedes Stück einfach eine eigene Geschichte hat und so eine ganz eigene Lebendigkeit auch hat. Und nicht nur ihre Mode, auch ihre Persönlichkeit scheint ja irgendwie exzentrisch und extravagant zu sein. Wie geht der Film damit um? Lässt er sich jetzt auch filmisch von dieser Experimentierfreudigkeit anstecken? Also der Film ist eher konventionell gehalten. Eigentlich habe ich das Gefühl, dass die Regisseurin gar nicht so einen eigenen Zugriff auf das Stoff hat. Also es gibt dann sprechende Köpfe, der Sohn kommt zu Wort, ein paar Mannequins, ihr jetziger Ehemann. Aber eigentlich egal, wenn immer Vivian Westwood, die meistens wie so ein Farbtupfer ist, das Bild betritt, dann wird jeglicher Rahmen gesprengt und wir kriegen einfach auch eine politisch denkende Modeschöpferin mit. Sie hat dann auch mitbekommen, dass der Punk damals dann vor Kommerzialisierung wurde. Und dann hat sie ja auch immer wieder ihre Modeschauen für politische Statements benutzt, für Greenpeace und andere Aktionen. Also man guckt ihr einfach unheimlich gerne dabei zu und hängt einfach an ihren Lippen. Anke Lewicke mit den Filmen der Woche: Westwood, Punk, Ikone, Aktivistin und Schneiderin der Träume. Ab morgen und somit auch über Weihnachten in den deutschen Kinos. Danke. Tschüss.